DR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen, aber es gibt jetzt wieder eine neue Sendung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themensendung und das Thema heißt abartig. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die Dinge tun, die andere Menschen erstaunen oder eklig finden oder vielleicht erschrecken. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Abartiges erfahren haben von jemand anderem. Was immer es auch sein mag. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, wir fangen an mit Martin. Martin ist 30 Jahre alt. Hallo Martin. Hallo? Hallo Jürgen. Ja, ich höre dich sehr gut und ja. Ich hoffe, du mich auch. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe den Livestream drin, ich sehe dich über Internet, nicht über Fernsehen, habe den Ton weggemacht. Sehr gut. Ja. So muss es sein und du hast dich zum Thema abartig gemeldet. Genau. Ganz kurz einen Satz vorneweg. Mir kam die Idee, dass ich jetzt einfach mal bei dir anrufe, als ich vorhin noch die Anne Will angeschaut habe, mit dem Thema mit dem Bischof. Hatte aber gar nichts eigentlich damit zu tun. Ja. Dann habe ich aber hier reingeschaut, welches Thema du hast, abartig, und das ist mir eingefallen. Ich habe euch vor 3 Jahren schon mal eine E-Mail geschrieben zu meinem Thema. Das würde ich mal sagen, als sozial abartig bezeichnet wird. Ich würde selber sagen, ich habe einen abartigen Fetisch. So, jetzt machst du uns neugierig. Du hast einen abartigen Fetisch. Genau. Was ist es? Und zwar, ich weiß nicht, wie weit, dass du da vorgebildet bist. Nein, ich weiß gar nichts. Amelotismus? Weiß ich auch nicht, was das ist. Ich ahne nur etwas, aber vielleicht erklärst du es selbst. Amelotismus, also Amelotisten sind Menschen, die auf andere Menschen stehen, denen ein Körperteil fehlt. Und So ist das bei dir. Dazu zähle ich mich. Also zähle mich als Amelotist. Also wenn jemand ein amputiertes Bein hat, Unterschenkel amputiert ist, dann findest du das unter Umständen sexuell attraktiv. Exakt. Und der Bist du heterosexuell? Ich sag mal 60-40. Okay, also ist es egal, ob es nur eine Frau oder Mann ist, beides ist für dich dann eine sexuelle Attraktion. Genau, der Rest der Person rückt dann in den Hintergrund. Es handelt sich ja hauptsächlich um Amputationen. Genau. Um fehlende genau. Gliedmaßen. Um mindestens ein fehlendes Gliedmaß. Ja. Also, es gibt da mehrere Untergruppierungen. Die Szene vernetzt sich vorwiegend übers Internet, weil, wie gesagt, der Fetisch ist in der Realität schwer umsetzbar und auch schwer auslebbar. Und es ist auch schwer, da irgendwelche Partner zu finden oder halt. Das vertiefen wir jetzt gleich mal. Aber vielleicht von dir nochmal die Erklärung. Welches ist denn für dich sexuell am attraktivsten, wenn welche Gliedmaßen fehlen? Was ist für dich? Ist ein fehlendes Bein für dich interessant oder ein fehlender Arm oder eine Hand oder was auch immer? Es geht, für mich selbst kann ich sagen, geht's nach subjektiver Tageseinstellung. Also ich habe Bekannte, die sagen, für sie zählt nur eine Beinamputation oder eine Armamputation. Ich für mich kann sagen, für mich ist es eine Tageseinstellung. Also mal so, mal so. Genau, mal so, mal so. Jetzt. Also ich habe, ich kenne zum Beispiel auch jemand, der mag Brustamputation. Bei dir ist es gemischt. Genau. Auch bei dir die Brustamputation? Ja, auch. Ja. So, jetzt sind natürlich 98 oder 99% der Menschen erschrocken und auch schockiert, so etwas zu hören. Meine Person eingeschlossen, ich weiß, dass es so etwas gibt, aber dennoch, wenn ich das dann so im Gespräch so nah höre, hat das auch eine Schockwirkung auf mich, das muss ich ehrlich zugeben. Versuch es uns zu erklären, wie das kommt und was du daran sexuell attraktiv findest. Es ist schwer zu erklären und es war auch der Grund dafür, dass ich mich für ein Psychologiestudium eingeschrieben habe, weil ich selber versuche, hinter diesen abartigen Fetisch zu kommen. Ist es dir gelungen, dahinter zu kommen? Bislang noch nicht. Ich bin erst 30 Jahre alt, also ich studiere jetzt 6 Jahre. Ich weiß noch nicht, ob ich auf dem richtigen Wege bin. Also ich denke, es geht um die Ganzheitlichkeit der Person. Also ein Mensch steht ja auf eine komplette Person und es ist eine unvollständige Person. Das erklärt mir jetzt nicht die Attraktion, aber ich glaube, du kannst es nicht erklären. Ich glaube, das ist genauso wie bei allen anderen Dingen dieser Art im sexuellen Bereich, die kann man ganz schwerlich erklären, warum man das so hat. Wie haben wir uns das real vorzustellen? Wenn du jetzt mit einem Mann oder einer Frau schläfst, der oder die Bein-Unterschenkel amputiert ist, wie hab ich mir das vorzustellen? Welche Rolle spielt die Amputation im sexuellen Akt oder in der im sexuellen Zusammensein? Also die Amputation, das Handicap, sollte eben in den Mittelpunkt gestellt werden. Was heißt das konkret? Präsentieren des Handicaps praktisch. Die gehandicapte Person fordert den Partner auf, das Handicap zu berühren. Also du berührst das Handicap, du küsst das Handicap, du berührst das Handicap, wollen wir es gleich ganz offen sagen, wahrscheinlich auch mit deinem Geschlechtsteil? Eventuell ja. Muss aber nicht nötig sein. Also auf jeden Fall steht das Handicap im Vordergrund. Genau. Gibt es denn dann auch noch so eine Art, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Sexualität? Das wollte ich jetzt gerade einwerfen und das ist auch, ich weiß nicht, soll ich es Gefahr nennen, soll ich es Risiko, soll ich es Problem nennen bei diesem Fetisch? Das Handicap rückt in den Vordergrund und die Person dahinter rückt in den Hintergrund. Ach so, das verkompliziert, glaube ich, sehr eine Beziehung zu einem behinderten Menschen. Extrem. Du hast es gerade gesagt, es ist sehr schwierig, so jemanden zu finden, der ja wiederum dann auch bereit sein muss, auf deinen Fetisch einzugehen. Ja. Also das sind ja große Hürden zu nehmen. Wie findet man sich da? Ich habe mich schlau gemacht über die Szene. Also durch das Internet ist die Szene um einiges erweitert worden. Es gibt ja da jetzt auch diverse Datenbanken, also so Forums, Single-Forums und die sind natürlich auch gewinnbringend angelegt, ist ja klar, auf Geld aus. Das heißt, über diese Foren triffst du tatsächlich Menschen mit einer Behinderung, die bereit sind, sich dann auf eine sexuelle Begegnung mit dir zum Beispiel einzulassen? Ich sag mal, das geht eher informell. Was heißt das? Also nicht über solche Foren, sondern eher unter der Hand in informellen Netzwerken im Internet über Leute. Aber es funktioniert. Es funktioniert aber sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Beruht das wirklich auf gegenseitiger Freiwilligkeit oder fließt da Geld? Es geht nur über Geld. Du bist 30 Jahre alt. Wie lange hast du diesen Fetisch schon? Wie lange das ich ihn habe und wie lange das ihn auslebe, ist ein Unterschied. Ich lebe ihn seit 3 bis 4 Jahren aus. Ob ich ihn schon seit mindestens 10 Jahre habe, denke ich schon. Okay, seit 3, 4 Jahren lebst du ihn aus. Wie viel Mal hattest du realen Kontakt mit einer behinderten Person? Generell oder ohne Geld? Na, erstmal generell. 3-mal. Und ja, jetzt die Frage, 3-mal mit Geld oder auch? Ja. 3-mal mit Geld. Ja. Warst du in deinem Leben überhaupt schon mal in einen Menschen verliebt? Ja, aber ohne Handicap. Achso, du kannst dich also in einen Menschen verlieben, der kein Handicap hat. Das geht schon. Ja. Könntest du dich denn auch in einen Menschen verlieben, der ein Handicap hat? Oder geht es da nur um die Sexualität? Es geht da wirklich nur um Sexualität. Es ist ein sexueller Fetisch, Jürgen. Hast du da schon mal so ein bisschen offen, vielleicht im Freundeskreis oder so, drüber gesprochen? Das ist genau das, was ich mich nicht traue, weil ich, also ich finde halt das Thema selber, wenn ich mich selber reflektiere, finde ich halt das Thema sozial geächtet, sozial abartig. Ja, natürlich. Die Assoziation ist sofort da, dass das abartig ist. Und es ist sicher auch im Grenzbereich. Würden sich zwei Menschen auf der Basis der Freiwilligkeit finden, wäre es ja auch noch okay. Aber du beschreibst ja, wie kompliziert das ist. Und wahrscheinlich so gut wie alle gehandicapten Menschen wollen davon nichts hören, was du gerade erzählt hast. Genau, genau. Also man macht zum Beispiel den Unterschied, das habe ich jetzt schon gelernt im Internet, wenn man diesen Fetisch hat, dann mag man einen Menschen oder man liebt oder man begehrt einen Menschen nicht trotz seines Handicaps, sondern wegen seines Handicaps. Das macht den Unterschied zwischen Sexualität und Liebe, sage ich mal. Aber du hast dich mit diesem Fetisch, den du dir ja bewusst nicht ausgesucht hast, sondern der irgendwie in dir entstanden ist, bist du schon in einer Sackgasse oder in einer sehr eingegrenzten Ecke gelandet im Leben, der dich wahrscheinlich auch sehr vereinsamen lässt. Es geht, was heißt sehr vereinsamen lässt, es macht die Partnersuche beziehungsweise die Suche nach Sexualpartnern, also ich schließe da mal die Suche nach ein täglichen Abenteuer mal mit ein, die macht es halt schon schwerer, natürlich. Ja. So, jetzt bist du Psychologiestudent nach wie vor. Ich habe es jetzt abgeschlossen und überlege, ob ich noch ein Masterstudium hinten dranhänge, ob ich noch spezialisiere. Ja. Also, selbst ein abgeschlossener Psychologe weiß noch nicht, was da mit ihm los ist und woher das rührt. Wahrscheinlich wirst du noch viele Jahre damit zu tun haben, vielleicht sogar dein ganzes Leben, um das zu erkunden, woher das kommt, wie das begründet ist. Das ist möglich, ja. Ja. Ich finde es dennoch mutig, Martin, dass du dich äußerst dazu. Wie gesagt, das ist nun wirklich eine äußerste Randerscheinung der Sexualität, sehr grenzwertig. Und sich dann dazu zu äußern, das Thema heißt ja auch abartig, das selbst auch so zu nennen, finde ich schon erstaunlich. Ja, also was ich halt übers Internet gehört habe, es gibt viele, an denen das Thema nagt und dass sie sich einfach nicht trauen oder nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen. Und ich habe gesagt, ich habe... Ja. Ist das Ziel, das ist meine Schlussfrage an dich, ist das Ziel deiner Forschungen, dieses Handicap, diese Leidenschaft für dieses Handicap loszuwerden? Schwer zu sagen. Ich gehe jetzt einfach mal der Frage aus dem Weg und sage, wenn eine wissenschaftliche Forschung ein Ziel hätte, dann wäre es nicht mehr wissenschaftlich von dem her. Eher nein. Nein. Ist es nicht. Du willst nicht davon wegkommen? Nicht gegen meinen eigenen Willen. Ja. Also komplizierte Sache. Ja. Ich danke dir, dass du offen gesprochen hast, Martin. Und ich möchte damit halt auch den Leuten Mut machen, die selber diesen Fetisch besitzen und sie dazu bewegen, etwas offener zu sein. Okay, nehmen wir es mal so hin. Obwohl das alles sehr schwierig ist und sehr heikel, darüber haben wir ausführlich gesprochen. Ich danke für deinen Anruf, für deine Offenheit und wünsche dir alles Gute, Martin. Genau, und dir noch eine schöne Sendung heute Abend. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht abartig. Und ich bin verbunden mit Oliver. Oliver ist 26. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo. Ja, Oliver, hören wir von dir auch etwas Abartiges oder hast du etwas Abartiges erfahren? Nein, also direkt von mir was Abartiges, was mir halt einfach auch sehr unangenehm ist und was mich halt schon länger irgendwie sehr bedrückt und wo ich halt einfach auch massiv Schuldgefühle habe, obwohl ich halt einfach auch schon darüber mit anderen Leuten gesprochen habe und auch mit einem Therapeuten und das Ganze. Ja, und es ist halt einfach bei mir die Sexsucht, die ich damals entwickelt habe. Und ich habe halt damals auch eine kriminelle Vergangenheit gehabt. Also ich habe halt immer gestohlen und das hat sich dann immer mehr aufgestapelt. Und ja. Also wir reden über eine abartige Sexsucht? Oder genau. Eine abartige, für dich abartige, also du bezeichnest das selbst als abartige Sexsucht? Genau. Also bei mir halt einfach, dass es halt relativ abnormal ist. Also jetzt nicht... Erzähl mal genau, was ja, das ist. Also das ist halt einfach die kriminelle Umsetzung. Also wie gesagt, damals habe ich halt schon so kleinere Sachen gemacht. Also ich habe das öfter halt gestohlen. Und meine Schwester, die du musst ein bisschen klar sein. Du hast eine sexuelle Abartigkeit oder eine Sucht und du redest von einer kriminellen Umsetzung. Das verstehe ich nicht richtig. Genau. Erklär's mal. Also ist bei mir so, ich habe noch bis letztes Jahr als Altenpfleger gearbeitet. Ich bin vom Beruf Altenpfleger und ich habe damals halt gestohlen, einfach nur so, weil ich halt finanziell in einer Notsituation war. Bei wem hast du gestohlen? Und also ich habe halt bei dementen Bewohnern im Altenheim Goldschmuck und Bargeld gestohlen. Oh. Und das waren am Anfang halt noch kleinere Mengen und das wurde dann immer größer und also in Richtung Sucht. Und ja, ich habe halt also das du Geld... Die armen alten Leute, die schwer krank sind, die das selbst gar nicht mehr kontrollieren konnten, hast du als Altenpfleger beklaut. Genau, was man eigentlich gar nicht darf. Ein schweres und schlimmes Vergehen, halten wir schon mal fest. Also was hast du? Geld, Goldschmuck, alles Mögliche, was an Wertgegenständen so da war? Genau, also ich habe am Anfang nicht darüber nachgedacht, was die Konsequenzen sind, weil es mir für mich halt einfach normal war, weil ich halt einfach auch in der Vergangenheit viel gestohlen habe. Hast du einen Überblick, einen groben Überblick, wie viel du insgesamt oder wie viel Wert das hatte, was du gestohlen hast? Puh, also ist halt, also geschätzt, also es waren halt schon über 10.000 Euro. So viel? Wann hast du das letzte Mal sowas gemacht? Das war halt letztes Jahr, wo ich noch in der Altenpflege gearbeitet habe. Ja. Ich glaube Oktober rum, also vor einem Jahr ungefähr. Du bist nie erwischt worden? Also ich bin nie erwischt worden. Also ich habe das immer so gemacht, dass es nie aufgefallen ist. Habe auch spezifisch halt demente Leute halt bestohlen und auch dann nur in kleineren Mengen, dass es nicht so auffällt. Und habe halt Goldschmuck geklaut und beim Juwelier. Mir wird gerade ganz, ganz, ganz unangenehm, muss ich ja wirklich sagen. Ja, ich vorstelle, meine Mama oder meine Tante oder so wären im Altenheim dementkrank und dann kommt irgend so ein Schnösel wie du und beklaut die. Das ist so das Gemeinste, was es überhaupt gibt. Ja, das weiß ich halt einfach auch. Also ich habe auch ein schlechtes Gewissen und ich kann es nicht mehr gut machen. Oliver, erklär mir noch bitte, was das jetzt mit der Sexsucht zu tun hat. Das verstehe ich immer nicht. Ja, es war halt so, ich habe halt das Geld benutzt, indem ich in Bordelle gegangen bin. Ach so, so verstehe ich. Und ich habe halt, am Anfang war es halt einfach nur so aus Geldnot und dann halt einfach aus der Sucht heraus. Und aus der Gewohnheit und dass ich halt einfach, ich bin halt immer in Bordellen gegangen und ich habe halt dann immer, ich habe dort meine Befriedigung gesucht, die ich halt außen nie bekommen habe. Und gehst du jetzt immer noch so exzessiv in Bordelle? Nein, das nicht mehr. Also ich habe jetzt einfach einen Schlussstrich in mein Leben gesetzt und habe gesagt, ich habe so viele Leute halt einfach auch in den Sand gesetzt. Ich möchte jetzt einfach ehrlicher leben und ich möchte ein neues Leben anfangen und ich werde auch nächstes Jahr im April Vater. Achso, du bist jetzt in einer festen Beziehung? Also nein, wir haben uns vor ein paar Monaten getrennt, aber sind halt nach wie vor noch sehr, sehr gut im Kontakt. Wie viele Jahre insgesamt ging das denn mit der Sexsucht? Das hat angefangen bei mir mit 15, 16 Jahren. Also ich war das erste Mal in Bordellen. Da war ich 17 oder so. Also ging das so von heute auf morgen zu sagen, ich höre jetzt auf? Eigentlich nicht. Also ich arbeite momentan auch nicht und das war halt einfach auch immer das Problem. Ich habe in der Arbeit halt immer massiv gestohlen und ich habe davor halt auch in anderen Berufen gearbeitet und da war dasselbe halt einfach. Warum hast du deinen Job aufgegeben? Weil ich halt einfach Angst habe, dass ich denselben Fehler nochmal mache. Also du hast deshalb gekündigt, weil du Angst quasi vor dir selbst hast? Nee, ich habe selber Angst vor mir. Also. Und du bist jetzt arbeitslos? Ja, also ich möchte jetzt halt einfach eine neue Ausbildung anfangen und halt einfach auch den Ort wechseln, also wo es halt kleiner ist, ein bisschen dörflicher und wieder bei Null anfangen. Das heißt, nachdem du dann aus dem Job rausgegangen bist und auch nicht mehr klauen konntest, war das dann auch definitiv zu Ende mit den Bordellen? Ja, das schon halt einfach. Mhm. Bist du eigentlich gelernter Altenpfleger? Ich bin gelernter Altenpfleger. Mhm. Hast du so eine grobe Zahl, wie viele alte Menschen du bestohlen hast? Ich weiß es wirklich nicht. So viele, ich weiß noch nicht immer, wie oft ich überhaupt gestohlen habe in meinem ganzen Leben. Das ist also, ich habe wirklich schon angefangen, wo ich weiß es nicht, also 9 oder 10 Jahre alt war. Das waren halt so kleinere Sachen im Supermarkt und ich habe halt nie die richtige Erziehung gehabt und da war halt niemand, jemand hinter mir und hat gesagt, ja, jetzt wirst du bestraft oder so. Okay, soweit die Erklärung und die Rekonstruktion. Das ist natürlich eine große Gewissensbelastung, die da auf dir ruht, eine große Schuld. Ja, und die kann man nicht kleinreden, da kann man auch nicht sagen, naja. Nee, jetzt, es ist nichts kleinzulegen. Also ich überlege gerade, was du tun könntest. Ja, es ist bei mir halt einfach. Ich habe eine Idee. Ich wüsste, was ich weiß, was du tun solltest. Was du sogar tun solltest, okay. Oliver. Mhm. Geh zur Polizei und erstatte Selbstanzeige. Puh. Aber das könnte ich nicht, weil. Warum nicht? Leg die dann Karten. Würde ich ins ja, das weiß also man. Das weiß man nicht. Du legst die Karten, kannst ja einen Rechtsanwalt nehmen, eine gute Rechtsberatung dazu. Und leg einfach die Karten auf den Tisch. Und dann musst du das ausbaden, was du zu verantworten hast. Ich habe darüber ja nachgedacht auch. Aber es ist halt einfach so, nein, ich mache es wirklich nicht noch einmal. Das ist egal, das reicht nicht aus, um die Schuld abzutragen. Du hast alte Menschen bestohlen. Du hast arme. Ich weiß es ja auch. Ich muss es, das ist kein Peanuts, was du da gemacht hast. Du hast schwer kranke, hilflose Menschen bestohlen. Ich sag's nochmal, das ist so das Niederträchtigste, was man machen kann. Es ist schon ganz schön, eine alte Frau auf der Straße zu überfallen. Das ist schon, da würde ich wahrscheinlich schon zum Gewalttäter, wenn ich das sehen würde, dass jemand das tut. Ich glaube das auch. Das ist das Billigste, was man machen kann. Das ist wie wenn man einem kleinen Kind einen Schnuller wegnimmt oder so. Deswegen finde ich, das ist der einzige Weg, wo du auch für dich sagst, das kann ich in dem Sinne nicht mehr gut machen, aber ich habe zumindest dann das Richtige getan und kann mir wieder in den Spiegel schauen. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Ich werde Vater und ich möchte mein Kind aufwachsen sehen und ich weiß ganz genau, dass ich sehr, sehr lange im Gefängnis wäre, weil ich ja damals halt nicht gerade wegen denen, sondern wegen anderen Sachen in der schon bekannt bin. Ich habe ein Register bei der Polizei mit über 17 Eintragungen. Ach, dann bist du doch schon erwischt worden. Also nicht spezifisch in Altenheim, aber früher mit kleineren Sachen halt. Oliver, so hart das auch ist, es gibt jetzt keine moderate und gute Lösung. Es gibt keinen tollen Mittelweg, dass du dein Gewissen beruhigen kannst, dass du wieder sauber dastehst und dass es dir jetzt auch relativ schnell wieder gut geht. Das gibt es nicht. Wenn du jetzt einen geraden Weg einschlagen willst, musst du auch erstmal durch ein Tal gehen. So ist es. Aber ich möchte halt mein Kind aufwachsen sehen. Ja, du wirst es schon auf. Du bist für im dein Gefängnis Kind. Halt einfach. Da würde ich würde mich umbringen. Also es geht nicht. Du solltest für dein Kind auch ein Vorbild sein hinterher. Wenn du ein paar Jahre im Gefängnis wärst, dann könntest du irgendwann deinem Kind erklären, ich habe das und das gemacht und bin dafür gerade gestanden hinterher. So, ich sage dir, wenn du dich jetzt wieder durchlavierst, wirst du dein ganzes Leben immer und immer wieder diese Gewissensbisse haben. Also ich habe das schlechte Gewissen halt jetzt schon ein bisschen runtergekurbelt in dem Sinne, ich habe mit meiner Therapeutin gesprochen und ich habe auch schon Sachen gespendet an Wohltätigkeitssachen und so. Und engagiere mich jetzt einfach auch mit allem und deswegen mag ich ja auch woanders hinziehen und eine neue Ausbildung anfangen. Reicht mir noch nicht aus, aber ich habe dir jetzt meine Meinung klar gesagt, wir brauchen das auch nicht nochmal zu wiederholen. Das liegt jetzt eher an dir, wie du das mit deinem Leben jetzt regelst. Lassen wir es einfach mal so stehen, alles. Und ich hoffe, dass du den richtigen Weg einschlägst, sagen wir es mal ganz. Ja, und bei mir ist es ja noch was anderes. Wegen meiner Schwester halt. Also ich werde ja Vater und ich denke, der Kontakt wurde halt abgebrochen, gerade wegen dem, was ich da gemacht habe. Wie kann ich mich da am besten entschuldigen gegenüber ihr? Das ist jetzt eine neue Frage. Ja, also gut, das ist ja eigentlich die Gesamtfrage. Also das ist ja die Hauptfrage halt einfach. Wie komme ich da wieder im Reinen mit meiner Schwester und mit meinem Schwager? Zum Beispiel, wenn du deiner Schwester und deinem Schwager sagst, ich bin bei der Polizei gewesen. So kann man es machen. Aber ich habe Angst. Ich habe total Angst. Ja, das glaube ich. Aber du hast vorher auch richtig Scheiße gebaut. Und wenn du jetzt Angst hast, dann hast du dir die Angst selbst eingebrockt. Jetzt werden wir das Gespräch mal hier beenden. Und ich bitte dir an, auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen. Einverstanden? Auf jeden Fall. Gut. Dankeschön. Dann bitte ich dich. Und Henning, ich wollte mich halt noch bedanken. Und gut, dass es solche Leute gibt, halt einfach wie dich, also die einen wieder auf die gerade Bahn bringen und so. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich kann dir nur meine Meinung sagen, Oliver. Okay. Ich wünsche alles Gute. Du legst auf und Henning ruft dich gleich zurück. Jawohl, gut, dankeschön. Gerne. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr zufällig gerade eingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt abartig, und ich möchte gerne mit Leuten reden, ja, die irgendwie abartig drauf sind, die abartige Dinge tun, die andere Leute erschrecken, abstoßen, die andere Leute vielleicht auch kurios finden oder vielleicht auch im wirklichen Sinne furchtbar finden. Und ich möchte mit Menschen sprechen, die Abartiges erfahren haben durch einen anderen Menschen und vielleicht auch gar nicht damit klarkommen, was sie da erlebt haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Frank. Frank ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frank. So, jetzt reden wir beide über die Abartigkeit. Über deine Abartigkeit? Ja, ob es abartig ist, weiß ich nicht. Ich sag mal so, ich bin 37, bin verheiratet, hab ein Kind. Und habe eine Affäre mit einer 15-Jährigen. Tja, das geht schon sehr in die Richtung, würde ich sagen. Das Abartige dabei ist vielleicht, dass die 15-Jährige die beste Freundin meiner Tochter ist. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie lange das schon geht und wie es dazu gekommen ist. Die ist irgendwann hier hingezogen. Dann war die halt bei uns da auf der Schule. Das Mädel. Das Mädel, ja, gesehen. Mhm. Und war halt auch schon recht weit für ihr Alter. Für ihr Alter. Das sagen immer alle, die in so ganz junge Menschen verliebt sind, aber egal. Ja, mag sein. Ich sag mal so, wir haben dann irgendwann angefangen zu schreiben. Das ist ja auch schon komisch. Wie fängt man, ich kenne mal überhaupt nicht auf die Idee, mit einem 15-Jährigen anzufangen zu schreiben. Wie fängt sowas an, als fast 40-jähriger Mann? Wie hat das angefangen? Über Facebook. Aber du hast angefangen. Nein. Ja, einfach nur so hin und her geschrieben, wie geht's und hin und her. Und ich sag mal so, seit knapp ein Jahr und zwei Monaten ist das was Ernsteres. Aber nicht, dass ich jetzt sage, Moment, wir haben sofort in die Kiste gesprungen. Nein. Entschuldige mich kurz, das ist ein Fall. Seit einem Jahr ist es was Ernstes. Das heißt, du hast mit dem Mädchen angefangen, als die 14 war. Ja, aber nicht auf sexueller Basis. Dir ist klar, auf welchem Terrain du dich da gerade bewegst. Einfach nur so, dass man viel schreibt, telefoniert. Okay, beschreib mal weiter. Aber nicht, dass man jetzt sofort sagt, so fing es an. Und genau, ganz. Ja. Trifft man sich denn jetzt, um sexuell auch sich zu begegnen? Seit kurzem, ja. Ja. Wo hast du Sex mit diesem Kind, mit dem Mädchen? Bei uns zu Hause. Wenn sie hier ist. Also in der Wohnung oder im Haus deiner, wo du mit deinem Kind und mit deiner Frau wohnst. Richtig. Ist dein Am Wochenende, wenn sie dann hier ist, bleibt sie halt so lange wach, bis alle schlafen. Das heißt, deine Frau und dein Kind sind im Haus. Richtig. Das finde ich sehr abartig, muss ich ja sagen. Das stößt mich richtig ab. Es stößt mich ab, einmal generell, weil du wirklich übelst deiner Frau fremd gehst und dann mit einem fast Kind noch. Du weißt, dass du juristisch halb im Gefängnis stehst. Das weißt du, ne? Mit einem Bein. Ja. es gibt eine Grauzone zwischen dem Alter 14 und 16. Es ist jetzt, es wäre noch gravierender, wenn das Kind jetzt oder wenn das Mädchen jetzt 14 oder 13 wäre, als denn 15. Weiß, ich gehe davon aus, dass die Mutter nicht Bescheid weiß. Nein. Ja. Das weiß eigentlich niemand. Somit stehst du halb im Gefängnis. Somit stehst du halb im Gefängnis. Oder? Dessen bin ich mir auch bewusst. Warum tust du sowas? Warum? Verstehe ich nicht. Geilheit? Ich muss es so platt ausdrücken. Nein, nein. Ach, erzähl mir. Wenn es Geilheit gewesen wäre, dann hätte ich es schon viel früher drauf angelegt, zu schlafen. Frank, komm, wir sind zwei Männer. Wir müssen uns vormachen. Man kann sich auch nein, so, natürlich kann man auch ein sehr junges Mädchen hübsch und attraktiv finden, natürlich. Aber man darf sich nicht in ein junges Mädchen verlieben. Nein. Nein, das finde ich in dem Alter wirklich, da ist einfach eine Tabugrenze. Schluss aus, basta, kein Thema. Da kann man sich wirklich zurückhalten. Man kann Mädel hübsch finden, klar, aber das ist es dann auch. Aber sich dann ran... Darf man sich nicht. Nein, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass ein 40, fast 40-jähriger Mann sich in ein 14-jähriges Mädchen verlieben soll. Nein, Schluss, da ist es kein Thema. Okay. Das ist ein Kind. Du bist ein Kerl, du bist ein erwachsener Kerl. Was ist das für ein Gefälle zwischen dir und dem Mädel? Bitte? Ich sag, was ist das für ein Gefälle? Du als wirklich groß erwachsener Mann und dieses Mädchen, was gerade dabei ist, seine Kindheit zu verlassen. Das ist doch keine gleiche Ebene. Das ist doch die alte Diskussion. Und dann, abgesehen von dieser Unappetitlichkeit, um es mal gelinde auszudrücken, du gehst ja deiner Frau fremd. Im eigenen Haus auch noch. Die arme Frau schläft oben. Hoffentlich hört die Frau jetzt zu und erkennt dich. Nein, die schläft. Denkst du denn über all diese Sachen nicht nach? Doch, permanent. Ja, und was für ein Resultat gibt es daraus? Das Resultat, was daraus resultieren wird, hoffe ich, ist, dass ich, wenn sie 18 ist, dass wir dann eine ganz normale öffentliche Beziehung führen können. Das sind noch 3 Jahre. Ich weiß. Und du willst es 3 Jahre so in dieser Grauzone weiterlaufen lassen? Wenn es denn sein muss, ja. Denn ich finde, habe ich früher nie wirklich dran geglaubt, aber wenn die Liebe dazu will, dann will die das so. Ja, das sind immer so Sprüche. Das sind so Sprüche. Ich bin nur auch ein großer, ich habe auch nichts gegen Altersunterschiede in der Liebe. Aber wenn ein Ja, Mensch, aber warum darf denn der Altersunterschied sein, wenn sie 25 ist und er 50? Dann weil, geht das auf einmal. Ja, weil ein 25-jähriger Mensch schon sehr ausgewachsen ist und auch eine Identität hat. Aber ein 14-jähriger Mensch hat das noch nicht. Und der Gesetzgeber hat sehr klug das so entschieden und einen großen Schutzwall um die jungen Leute gezogen. Du weißt selbst, welche Auswirkungen es auch schon hatte, wenn das übertreten wird. Wie schlimm das ist. Ich bin fassungslos, Frank. Also in jeglicher Richtung. Auch ich betone es nochmal, auch deiner Frau gegenüber. Was führst du denn für eine Ehe? Lass uns ein paar Worte mal über deine Ehe wechseln. Wir sind jetzt seit 15 Jahren verheiratet. Mhm. Und wie läuft die Ehe? Ja, eigentlich lief die ganz gut. Das macht's jetzt noch schlimmer. Eigentlich lief sie gut. Das heißt, du liebst deine Frau und es stimmt. Dessen bin ich mir gar nicht mehr so bewusst. Seit einem halben Jahr oder so. Oder etwas länger. Hast du mit diesem Mädchen immer Sex? Nur bei euch zu Hause oder auch woanders? Woanders geht nicht. Wie oft triffst du dich mit diesem Mädchen alleine? Also außerhalb? Sag mal so. Außerhalb der Wohnung, ja. Manchmal dreimal die Woche, manchmal gar nicht die Woche. Und wenn, dann gehen wir einfach nur spazieren, ja nicht. Das heißt, es ist überall ein Risiko da, dass es durchsickert. Ja. Zu der Mutter, zu anderen Leuten und sofort hast du eine Anzeige am Hals. Und dein ganzes Leben ist ruiniert, dein ganzes Leben. Ich bin mir dessen bewusst, ja. Es kann auch sein, dass das Mädchen, wenn irgendwas vielleicht nicht stimmig ist, es zum Beispiel deine Tochter erzählt. Auch die Gefahr besteht, ja. Und das alles nimmst du in Kauf, Mensch. Alles. Dass dein Kind die Achtung vor dir verliert. Dein Mädchen, das ist wahrscheinlich genauso alt. Etwas jünger, ja. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Ich habe eigentlich auch schon damit gerechnet, dass du so reagieren willst. Ja. Es ist so viel. Es ist dieses betroffene Mädchen. Es ist deine Frau. Es ist dein Kind. Was machst du? Brauchst du es nicht genau sagen. In welchem Bereich bist du beruflich tätig? Ich war sonst im Logistikgewerbe. Mhm. Bin jetzt aber seit längerer Zeit nicht mehr dabei. Das heißt, zurzeit mache ich gar nichts. Ja, aber du machst alles, was du machst, schlimm genug, was du tust. Ja, aber Frank, du riskierst dein ganzes Leben. Du riskierst dein ganzes Leben, dein ganzes Familienleben. Alles kann absolut in die Brüche gehen, in Kürze. Ich weiß das, ja. Was sagt denn eigentlich, wir haben noch gar nicht so richtig über dieses Mädchen gesprochen. Was sagt die denn alles so zu der Geschichte? Also ich kann nur von mich sprechen. Ich kann nur so reden, wie ich es empfinde. Mhm. Naja, ist klar. Sie liebt mich, ja. Sie möchte auch gerne mit mir zusammen sein, eigentlich viel öfter, als wir es sind. Ja, wenn ich jetzt sage, sie ist weiter als 15, dann hört sich das eh wieder wie eine Plattitüde an. Bist du ihr erster Freund, Mann? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört. Und nein, ich bin es schon, aber auf der sexuellen Basis nicht. Sie wurde, wenn sie es jetzt hört, dann habe ich es jetzt halt gesagt, sie wurde als, da war sie 10 oder 11, von ihrem Stiefvater sexuell misshandelt. So, Frank, das versetzt mir jetzt den letzten Schock. Das heißt, du nutzt wirklich dieses Mädchen aus. Dieses Mädchen hat ein großes, ja, das Mädchen hat ein großes seelisches Problem, wenn so etwas passiert ist. Und du nutzt es jetzt aus. Und das ist ganz, ganz mies, finde ich. Ich appelliere an dein Verantwortungsbewusstsein. Lass das Mädchen gehen, lass es in Ruhe. Führe das Mädchen noch zu einem Therapeuten, dass es Hilfe findet. Aber lass das Mädchen los. Das mit dem Therapeuten versuche ich mindestens einmal die Woche. Ja, aber dazu gehört dann auch, dass du gehst. Wenn du das Glück dieses Mädchen willst, dann geh. Dann ja, geh. Nur das und nichts anderes möchte ich. Dann ich geh. Appelliere auch jede Woche an sie, dass sie ja, und sich ich, und wirklich, ich, okay, weil das, was passiert ist, sich Hilfe sucht. So, das weil sie immer noch sehr damit hadert. Natürlich, natürlich. Und ich appelliere an dich, gehe von diesem Mädchen weg. Gehe in Frieden von diesem Mädchen weg. Okay. Jetzt werden wir dich nochmal anrufen. Dann kriegst du auch noch eine Stellungnahme von meinem Psychologen. Ich hab dir alles gesagt, was ich sagen kann. Ja? Okay. Gut, vielen Dank. Wir melden uns gleich nochmal. Ja. So. Also diese Woche hören wir hier ja wirklich sehr heftige Sachen, das muss ich sagen, obwohl ich nun schon so viele Jahre hier sitze. Diese Woche haut es mich schon um, was wir gestern hier gehört haben und was wir jetzt gerade auch wieder gehört haben. Hier ist Annika. Annika ist 35, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Annika. So. Ja, ich schäme mich, was zu sagen. Das Thema ist ja abartig und was ich gerade gehört habe, da schäme ich mir fast zu sagen, was von mir los ist. Ich höre schon, bei dir ist es ein bisschen was Lockeres. Oder? Ja, das ist es. Im Vergleich zu den Themen, die du vorher hattest, also zu den Anrufern vorher. Das ist auch gut. Ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt was Lockeres hast, dann ja, erzähl mal. Klar zu sagen, ich esse Krusten. Du isst Krusten? Ja. Ich gehe mal davon aus, nicht leckere Krusten vom Brot. Nein. Sondern? Blutkrusten. Ja, tatsächlich, das war, also ich bin ein intelligenter Mensch, ich hab Doktortitel als mögliche, ich esse aber Krusten. Das habe ich nicht verstanden. Was hast du gesagt, bevor du... Also ich bin durchaus intelligent, also ich habe Abitur, ich habe studiert, aber nichtsdestotrotz, ich esse Krusten. Ja, also solche Marotten zu haben, das hat mit Bildung und Intelligenz überhaupt gar nichts zu tun. Aber es ist so peinlich. Aber nun kommst du ja nicht, nun hat man ja nicht ständig Krusten zur Verfügung. Wie machst du denn das? Also ich habe schon, ich leide seit 34 Jahren Neurodermitis. Ach so, verstehe. Das ist natürlich, man darf ja nicht kratzen, aber wenn jemand das hat, weiß, kennt das. Dann kratzt man und dann blutet einfach, das auch. Und dann gibt es eine Kruste. Ja, man blutet, damit es aufhört zu jucken. Mhm. Und dann natürlich kratzt man, bis es dann anfängt zu weh zu tun und zu bluten und dann genieße ich die Kruste dann. Und dann knibbelst du und die knibbelst die ab und steckst sie in den Mund. Ja, weil das so schön ist, also das hört sich jetzt noch blöder an. Es ist total, wie soll man es beschreiben, wenn ich die zwischen Zähnen habe, das knistert so schön. Also das ist ja abartig. Wir reden mal ganz sachlich darüber. Wie schmeckt Blutkruste? Also es kommt drauf an, ob die älter oder die frischer ist. Wenn die ganz frisch ist, dann schmeckt die auch nicht gut, dann schmeckt die blutig. Aber wenn die älter ist, dann ist Blutgeschmack eigentlich weg und die ist einfach nur noch knusprig. Knusprig und neutral im Geschmack? Relativ, also einen leichten Blutgeschmack hat sie noch. Ja, Blutgeschmack kennen wir ja alle so ein bisschen, wenn man mal irgendwie Eisen, also, sich geschnitten hat und mal so ein bisschen mit der Zunge angeht, ja. Ja. Das machst du so immer, wenn es ansteht, wenn du was hast, wenn du eine Kruste findest, also, dann wird die gegessen. Ja, dann ist ja nicht nur bei mir, sondern wenn ich einen Freund habe. Oh, das heißt auch noch bei anderen Leuten oder bei deinem Partner zumindest. Bei dem Partner, also muss schon Vertrauen da sein, also nicht so welche Menschen nebenbei. Naja, muss schon bei dem Partner sein. Findet ihr das nicht eklig? Am Anfang schon. Aber du... Vor allem, ja? Ja, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, dass du aufgrund deiner Erkrankung hast oft Krusten. Aber dein Freund hat ja, ich hoffe mal, nicht so viel Krusten. Dann kommst du ja kaum. Das habe ich ja schon in der Redaktion erzählt. Es gibt doch bestimmte Momente, wo man vielleicht die Nägel tiefer in die Haut. Ah, du fügst ihm also Wunden zu. Ja. Und wenn ich höre, eine Frau Nägel tiefer in die Haut, denke ich gleich an Sex. Ist es so? Ist es. Ja, das heißt, also beim Sex packst du schon mal gerne zu, dass es blutet bei deinem Freund. Ja. Damit also, du dann hinterher die Krusten essen kannst. Sozusagen, ich sähe und dann ernte ich. Was, und dann er? Ich sähe und dann ernte ich. Ne, das hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Und er fand es natürlich auch am Anfang total komisch. Weil jetzt mal im Ernst, machst du das wirklich nur, damit das blutet? Oder findest du es auch noch sexuell toll? Nein, das ist tatsächlich, also Sex nur. Ist super, aber ich, dieses mit Nägel rein, tatsächlich nur, damit ich gut, die Haut bringe zu bluten. Also akzeptiert, das ist schon eine Form der Abartigkeit. Oder? Ich habe schon im Internet nachgeguckt, ich habe da drüber nichts gefunden. Nee, habe ich auch, dass Leute ihre Popel essen, ja gut, das hört man schon mal. Ja, klar. Ich finde das so lustig, wenn man im Stau steht. Mach das mal. Das passiert mir immer wieder, dass Leute dann ganz versunken in der Nase bohren. Die fühlen sich nicht beobachtet, man steht daneben. Und hin und wieder kommt es vor, dass jemand dann den Knubbel rausnimmt und genüsslich in den Mund steckt. Ja. Ich glaube, so weit muss man gar nicht gucken. Man muss sich auch mal die Videos von Jogi Löw angucken, ne? Macht der das auch? Weiß ich gar nicht. Hast du es nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Oh, das ist ja in England der Burner, also Jogi Löw. Wo du es jetzt sagst. Beispiel. Ja. Ich habe es in der Zeitung zumindest gelesen. Gesehen habe ich es nicht. Ja. Ja, er holt sich raus und rollt er das und dann Richtung Mund. Siehst und dann du, beißt er drauf. So, die Richtung können wir dich auch einordnen, Annika. Nein. Weil Krusten sind ja nicht doof. Natürlich, Krusten sind knusprig und schmecken gut. Ja, nicht schmecken, aber wenn man drauf beißt, das knackt dann so schön. Okay, das war eine kleine lustige Geschichte von Annika, die gerne ihre... Ja, Lust, aber findest du es sehr krank? Also ich weiß es nicht, weil ich... Nein. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sowas auch hat. Nee, ich auch nicht. Aber sei dir gewiss, dass fast alle Menschen irgendwelche so kleinen Schweinereien machen, was das auch immer sein mag. Ich wollte noch mal ein Thema kurz ansprechen von diesen Nimburger Dingsda-Bumster, ne? Ja, aber ganz kurz noch, weil das ist nicht unser Thema. Ganz kurz, ich denke, das ist auch eine Chance für die katholische Kirche, weil jetzt alle Bistums da ihr Gelder offenlegen. Gut. Wie viel die Millionen die haben, ne? Klar. Und ich denke mal, wie zum Beispiel Hamburg hat, glaube ich, 84 Millionen da, ne? Ja. Ne, Trier war das, nicht Hamburg. Ich denke mal, dass es auch Möglichkeit zur Transparenz jetzt gibt. Ja, genau, auch wenn ich selber nicht katholisch bin. Gut, Annika, noch ein kleines Statement zur Krise in Limburg. Alles sehr, sehr gut. Ich danke dir. Danke für den Anruf. Alles Gute. Und lass nicht zu viel über mich. Nein, überhaupt nicht. Ja, tschüss. Ne? Tschüss, ciao. 1.50 Uhr haben wir. 1.50 Uhr schon. Wie die Zeit vergeht. Gerda, 78, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Liebe Gerda, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Bei einem heiklen Thema, abartig. Ja. Ja, es ist ein bisschen heikel. Aber erstmal muss ich dich bewundern, von gestern Abend diese beiden Jungs, die da zum Schluss gesprochen haben. Also das war ja auch das letzte, wa? Ja, gestern ging es hoch her hier. Ach, der Witz haben mit dem, wie er die Mädels da. Ja. Wir waren alle aufgebracht hier. Ja, ich habe aber euch angerufen. Ich wollte gerne noch da rein, aber es funktionierte nicht mehr. Ja, aber jetzt hast du heute zum Thema abartig dich gemeldet. Ja, ich habe es jetzt schon zweimal erzählt, nur gut. Ich bin erstmal mit 12 Jahren vergewaltigt worden von meinem Stiefvater. Mhm. Ne, das war schon derbe. Ja. Und dann wie ich aus der Schule kam, bin ich dann flüchten gegangen, vom Ruhrgebiet ins Sauerland zu meiner Oma. Mhm. Und bin da erstmal geblieben und dann wieder zurück nach, ich weiß nicht, ob die zuhörenden Leute, weiß ich nicht, nach Essen wieder. Mhm. Ne? Mhm. Wir sind vom Sauerland nach Essen gezogen und da so. Ja, ja. Und da habe ich dann meinen ersten Mann kennengelernt. Ja. Ne? Ich war dann mittlerweile 16. Ja. Und mit 19 haben wir geheiratet, weil ein Kind unterwegs war, wie das früher so war, nicht? Naja, und dann haben wir auch erst bei meinen Schwiegereltern gewohnt und da ging alles gut. Mhm. Dann haben die Schwiegereltern gebaut und wir kriegten die Wohnung und dann ging das los. Mhm. Dann hat mein Mann... War das denn eine gute Ehe, die du dann geführt hast? Nein. Nein. Nein, nein. Also du hast diesen Missbrauch mit 12 schon erlebt, den sexuellen Missbrauch, was ja schon ganz, ganz, ganz schlimm ist. Ja, das war ganz derbe. Und der hat mir... Wie war das dann sexuell mit dem Mann? Mit meinem Mann. Ja, wie war das dann, als du... Ja, das war, dass der mich immer... du hörst mich, wa? Ich höre dich gut, ja. Das ist gut. Mhm. Dass der dann anfing, mich zu vergewaltigen. Ach, dein Mann hat dich dann auch wieder vergewaltigt? Ja. Und wenn ich nicht, ich habe auch voll gearbeitet, auf der Fabrik damals und auch ziemlich müde dann immer, aber trotzdem, ich musste immer und wenn ich nicht wollte, dann hat er mich durch die Wohnung gezerrt und mich geschlagen und aber immer so, dass man das nicht sah. Mhm. Naja, und dann habe ich das auch mitgemacht, aus Angst auch schon, ne? Wie hat er dich vergewaltigt? Magst du es ein bisschen erzählen? Ja. Die hat er mich vergewaltigt. Ja, mit Gewalt mich erstmal genommen und dann Dinge von mir verlangt und so, was ich eigentlich nicht so, was abartig war. Was waren das für Dinge, die er von dir verlangt hat? Dass ich seinen Penis dann in den Mund und dann das runterschlucken musste und dann musste ich mich übergeben und dann dann hat er mich so und dann habe ich mich von ihm scheiden lassen und habe ihn aber wieder geheiratet und da ging es erst richtig los. Da hat er aus dickem Holz einen Penis anfertigen lassen. Aus Holz? Aus Holz, ja. Vom Arbeitskollegen von früher. Und der war groß und dick. Wie groß war der? Oh ja, das kann ich jetzt gar nicht so... Also er war schon ziemlich, ziemlich groß. So groß wie ein Blatt Papier von der Länge oder noch größer? Na. Also so... Aber sagen wir mal, also auf jeden Fall größer als ein Penis. Ja. viel größer. Ja, ja. Und auch, dicker. Ja, so. Ja, genau so. Mhm. Und den hat er mir dann in meine Scheide gesteckt und hat sich daran ergötzt, wie ich da nun lag mit diesem... Mein Gott. Mit, mein ja, Gott. Mein mit Gott. Diesen Dingen im Unterleib, mhm, und dann auch anal gemacht. Du musst doch unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Ja, habe ich auch. Ich habe unheimliche Schmerzen. Hat er dich dabei auch verletzt? Ja, es hat geblutet. Mein Gott. Und er hat sich dann derweil selbst befriedigt. Während er dich so geschunden ja, hat. Ja, ich lag da, hatte das. Und dann hat er sich befriedigt. Und dann hat er das Ding in mir immer rein. Mein Gott, mein Gott. Ne? Wie so. Lange, wie oft, wie viele Mal hat er das gemacht? Oh, oft, oft. Also ging das über Jahre? Ja, so 4 Jahre bin ich dann noch mal bei ihm geblieben. Und das hast du so lange ausgehalten? Ja, ich musste. Warum? Ja, wo sollte ich hin? Das war nicht so wie heute. Ja, ja, ich weiß. Das war irgendwo, und wir hatten uns selbstständig gemacht. Mhm. Ich wollte immer gerne eine Gaststätte haben und die haben wir dann, und dann hat er mich auf eine große Tiefkühltruhe, die war leer, da hat er mich reingesetzt und hat den Deckel hochgelassen und hat gesagt, also jetzt soll ich mir mal angucken, wie das gemacht wird. Und dann hat er vor sich, vor meinen Augen onaniert und dass das in mich, in mein Gesicht spritzte. Und ich kam aus dieser Truhe nicht raus. Mein Gott, mein Gott. Ja, es war furchtbar. Und er hat dann auch über diesen langen Zeitraum diesen Holzpenis immer wieder benutzt? Ja. Das heißt, den hat er in der Wohnung aufbewahrt? Ja, irgendwo. Den hat er versteckt. Den haben wir dann sauber gemacht, beziehungsweise ich den nächsten Tag. Und dann musste ich den ja so verstecken, weil meine Mutter uns geholfen hat und die machte bei uns die Wohnung sauber. Mhm. Meine Mutter, ne? Während ich unten in der Gaststätte war. Und dann musste ich den so verstecken, dass, naja. Und dann hat er nachher Nutten am Laufen gehabt. Nutten? Naja, in Essen. Oh. Und hat dann von mir verlangt, wie das gemacht wird. Wie ich das jetzt mal bei ihm so machen soll. Das kann man einfach heute nicht mehr so. Du musstest, das verstehe ich jetzt nicht, du musstest, was solltest du dann machen? Ja, seinen Penis in meine Ohren stecken. Ach so. In meine Sag mal, Gerda, du warst denn ja wieder mit ihm zusammen, als das dann mit dem Holzpenis anfing. Ja, ja. Wie lange warst du dann noch wieder mit ihm zusammen? 4 Jahre. Hast du gerade ja auch gesagt. Ja. Und wie kam es dann zur Trennung? Ja, da bin ich bei Nacht und meine Mutter wusste das, dass ich weggehen wollte. Und dann hatte die schon alles soweit Geld an der Seite gepackt. Und dann bin ich mit einem Koffer und einem Kind, habe ich mich in Essen am Hauptbahnhof gestellt und habe gesagt, in den ersten Zug, der kommt, da steige ich ein. Wie viele Kinder hattet ihr? Zwei. Der Zeit. Der eine war schon groß, der kam erst noch aus der Schule. Den wollte ich nicht mitnehmen. Und der Kleine war 3 Jahre alt. Und wo bist du denn hingefahren? Nach Hamburg. Nach Hamburg. Hast du ihn dann gänzlich vom Hals gehabt danach? Ja. Ich hab, hast du ihn angezeigt? Nein. Was ist aus dem anderen Kind geworden? Aus dem Großen? Den du nicht mitnehmen konntest? Ja, den habe ich geholt nachher. Achso, den konntest du holen? Ja, das habe ich alles hier oben geregelt. Der hat auch hier eine Lehrstelle gekriegt. Hast du später nochmal geheiratet? Ja. Das konntest du, so viel Vertrauen hattest du in Männer? Ja, hatte ich eigentlich. Er war bei der Kripo hier in Hamburg. War das eine gute Ehe? Ging auch wieder nicht so doll. Ja, ich hatte... Gerda, was hast du mitgemacht? Das ist ja ungeheuer erschütternd. Ja, und wenn ich dann so höre, ich habe die 3 Söhne alleine großgezogen. Ich habe hier ganz lange gearbeitet, an Kindertagesfahren, habe eine gute Arbeit gekriegt. Sind alle 3 was geworden. Das ist schön zu hören. Gerda, jetzt muss ich leider Schluss machen. Du hörst die Musik. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal bitte auf und wir melden uns nochmal. Ja, das ist schön. Danke. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Abartig in der Technik Friederik Marquardt. Wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hoffentlich da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.